Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 617 an Schiller. Zwar kann ich heute noch nicht sagen, wann ich kommen werde, doch habe ich mich schon so ziemlich losgemacht und hoffe, nicht lange mehr zu verweilen. Die kurzen Augenblicke unsers letzten Zusammenseins wollte ich mit der Geschichte nicht verderben, die Ihnen nun auch einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Unterdessen geht die Sache so natürlich zu, dass man sich darüber gar nicht verwundern soll, denn man sollte ja doch das Ganze, das man nicht kennt, aus den vielen integrierenden Teilen schätzen, die man kennt. Wenn wir zusammenkommen, wird sich näher überlegen lassen, was zu tun ist. Die Bücher und die Liste sollen besorgt werden. Wollten Sie doch bald möglichst Wallensteins Lager und die Piccolomini an Kirms schicken. Den Wallenstein habe ich von dem Prinzen zurückerhalten. Wir wollten die Stücke gern einigemal in Lauchstädt geben. Der Souffleur hat sich ad protocollum mit seinem sämtlichen Vermögen verbürgt, dass er für die Stücke stehen wolle. Bei dieser warmen Jahreszeit ist freilich ihr Gartenhaus den Sonnenstrahlen und der heißen Luft zu sehr ausgesetzt. Ich wünsche bald Regen und angenehme Kühlung, nichts aber so sehr, als bald wieder in ihrer Nähe zu sein. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Weimar am 6. Juli 1799. Geh!